doch da muss ich schon mal sagen, was ist das für ein Klagen? Aus der Vergangenheit kennen wir es eben. Sich nicht selbst ein.